nicht da. Wer hätte das gedacht? Werde zum Werwolf. Werde zum Werwolf. Werde zum Werwolf. Werde zum Werwolf. Sammeln, singen noch ganz im Februar, denn die Parole ist ganz einfach, sie heißt Kraft durch Alkohol. Werde zum Werwolf, werde zum Werwolf, werde zum Werwolf, werde zum Werwolf. Nacht und niemand hier's anders gemacht. Liebes Gastmann und Konsorten, das kommt heute bloß in Ruf. Werde zum Werwolf, werde zum Werwolf.